Gemeinschaft dieser Welt ist unbeständiger als das Geld, das heute steigt und morgen fällt. Die Freundschaft dieser Welt ist unbeständiger als das Geld, das heute steigt und morgen fällt. Kein Jonathan ist mehr im Leben, die Redlichkeit ist abgebrannt. Und wenn sie kommt, so beut sie zwar die Hand, allein was will sie denn? Ihr sollt ihr etwas geben. Kein Jonathan ist mehr im Leben, die Redlichkeit ist abgebrannt. Und wenn sie kommt, so beut sie zwar die Hand, allein was will sie denn? Ihr sollt ihr etwas geben.